Guten Abend, meine Damen und Herren. Wir bringen Ihnen Nachrichten, den Abendkommentar und unsere Sendung aus der Zone für die Zone. Zum zweiten Mal ist es den Vereinigten Staaten heute gelungen, einen Menschen in einem Weltraumschiff die Erde umkreisen zu lassen. In diesen Minuten geht die Raumkapsel Aurora 7 mit Korvettenkapitän Carpenter an Bord im Atlantik nieder. Nach Meldungen der zuständigen amerikanischen Stellen verfehlt das Raumschiff das ursprünglich vorgesehene Zielgebiet um etwa 350 Kilometer. Spezialflugzeuge und Schiffe wurden an die vermutlich neue Aufschlagstelle entsandt. Die Funkverbindung zwischen der Kapsel und der Zentrale auf Cap Canaveral ging in den letzten Minuten vor dem Niedergehen des Weltraumschiffes verloren. Dieses Versagen wird auf die große Erhitzung der Kapsel beim Eintreten in die Atmosphäre zurückgeführt. Die Raumkapsel Aurora 7 war um 13.45 Uhr mitteleuropäischer Zeit vom Versuchsgelände Cap Canaveral mit einer Atlas-Rakete in den Weltraum geschossen worden. 2 Minuten nach dem Start lösten sich planmäßig die ersten ausgebrannten Triebwerke der Trägerrakete und fielen in den Ozean. 3 Minuten später war auch die 2. Stufe des Raketenantriebs beendet. Die Trägerrakete löste sich von dem Raumschiff, das in etwa 160 Kilometer Höhe östlich der Bermuda-Inseln in seine erste Umlaufbahn einschwenkte. Mit einer Fluggeschwindigkeit von mehr als 28.000 Kilometern in der Stunde raste die etwa 1 Tonne schwere Aurora 7 durch den Weltraum, überquerte den Atlantik und steuerte auf Australien zu. Von zahlreichen Bodenstationen aus wurde die Route des Raumschiffes verfolgt. Korvettenkapitän Carpenter konnte laufend über Sprechfunk über seine Position berichten. Gegen 15.15 Uhr mitteleuropäischer Zeit beendete er die erste Erdumkreisung, deren erdfernster Punkt bei 280 Kilometern und deren erdnächster bei 160 Kilometern lag. Auch die 2. Erdumrundung verlief ohne Zwischenfälle. Eine Zeit lang klagte Carpenter über eine zu hohe Temperatur in seiner Weltraumkombination, doch meldete er später, dass er sich wieder wohlfühle. Wie er während des Fluges berichtete, machte er mit seiner Kamera Aufnahmen des Horizonts, nachdem er ebenso wie sein Vorgänger Glenn die Raumkapsel um 180 Grad gedreht hatte, sodass sie mit dem Hitzeschild voran durch den Weltraum flog. Oberstleutnant Glenn stand im Kontrollzentrum in Cap Canaveral in direkter Sprechverbindung mit Korvettenkapitän Carpenter. Auf Anweisung des Kontrollzentrums steuerte Carpenter bei der 3. Erdumkreisung die Aurora 7 ausschließlich durch Handbedienung, da der Treibstoff für die automatische Lenkung des Raumschiffs knapp geworden war. In seiner Kapsel hatte der Astronaut zahlreiche Messungen und Beobachtungen vorzunehmen. Im Verlauf der 2. Erdumkreisung nahm der Astronaut eine kleine Mahlzeit aus komprimierten Lebensmitteln ein. Um 18.18 Uhr mitteleuropäischer Zeit wurde mit dem Landemanöver begonnen, als in Höhe der amerikanischen Westküste die Rückstoßraketen gezündet wurden.